Was ist die deutsche Linke? Also analog zu dem schrecklichen Goethe-Wort, was ist der deutsche Spießer, ein Darm gefüllt mit Furcht und Hoffnung, das Gott erbarmt? Könnte man fast schon, was ist die deutsche Linke, ein Darm gefüllt mit Ohnmacht und Verzweiflung und Popeligkeit und Kinderglauben, dass Gott erbarmen soll, dass der gute Staat erbarmen soll. Ungefähr so könnte man das wiedergeben. Also das finde ich das Gute bei dem Buch, dass es ist historisch, mit so einem historisch einfühlsamen Blick erstmal soweit diesen Brei vor uns hinsetzt. Und da darf noch gar nicht so differenziert werden. Das geht auch gar nicht. Da würde man das schon wieder viel zu sehr analytisch trennen, was da so ineinander fließt. Ja. Das wäre meine Antwort. Deswegen fand ich das, glaube ich, auch so wiedergegeben, wo das nicht mehr so unterscheidbar ist. Ja, erstmal war es bei dir vernünftig, das war eine Kritik, das war nicht so ganz klar. Und zweitens, zweiter Punkt ist ja, der Brückner ist ja politischer Psychologe. Das heißt, wo war denn da die politische Psychologie? Er wollte ja nicht in der Meinung sagen, das ist eine durchgeknallte, die ist psychoanalytisch, braucht Behandlung, sondern im Gegenteil. Er sagt, sozusagen gibt es Kapitalismus, natürlich sind die Leute psychisch geschädigt, wenn sie hier leben. Und das ist ja auch eine Stärke. Und das scheint mir ja gar nicht vorzukommen. Das wundert mich ein bisschen. Nein, ich habe es nicht eingezogen. Es kommt durchaus vor. Doch, das würde ich auch sagen. Es kommt auf jeden Fall vor. Ja, dann habe ich es überhört. Nee, aber das Buch ist so, wie du es geschildert hast. Also nach meiner Auffassung ist es in dem Buch dann so, dass Ulrike Meinhof als eine Subjektivierung innerhalb des Geschichtspreises, wie du es genannt hast, auch dargelegt wird. Und es wird auch gezeigt, wie sie konstituiert wird innerhalb dieses protestantischen Elternhauses beziehungsweise der Frau Riemek. Ja, das wird schon sehr genau dargelegt, nur es ist nicht das Hauptthema des Buchs und ich kann deine Auffassung teilen, dass das jetzt nicht ganz klar war, was war jetzt deine Ansicht, was war die Ansicht von Herrn Brückner, aber wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, auch in der Art, wie dargestellt wurde, diese Gemengelage ist das Thema des Buchs, so habe ich es auch gelesen, ja? Und deshalb ist thematisch genau abgegrenzt auch gar nicht da, wer hat jetzt was für Konstitutions Komponenten ganz genau bei Ulrike Meinhof ausgemacht und das kommentiert er eigentlich nicht, sondern er stellt es nur innerhalb dieses Geschichtsverlaufs dar. Und ich habe es dann so rekonstruiert. Übrigens verweise ich ein bisschen als Gewährsfrau auf diese Kerstin Greta, die das vor 10 Jahren auch in Aspekt so rezipiert hat, das Buch. Und Aspekt überzeugt mich nicht, aber es ist ein anderer Punkt. Im Gegensatz gerade zu dem Rengsma und so, ist beim Brückner ja Psychologie kein Mittel, um den anderen wegzuschieben. Ja, normalerweise läuft es so, ich bin normal und so groß. Und das macht er gar nicht, sondern er sieht, dass alles eine psychische Innenseite hat. Es gibt überhaupt keine, also so diese kartesianische Vorstellung, es gibt Leute, die sind der reine Geist und die anderen haben Ballungen. Das sieht er gerade nicht, sondern er sieht, dass alles eine psychische Bedingung hat. Also das gedacht werden können eines Gedankens hat in uns selber diese Bedürfnisurquellen und den geht er ja nach. Weil sonst, das ist ja genau diese Linie von Köln, wir haben sie so geliebt, die Republik, auf einmal ist Republik das Schönste, was es gibt und man preist sich glücklich, dass man sie hat und ja, was gab es da für Spinner in früherer Zeit, Gott sei Dank bin ich dem Ganzen entronnen. Gerade diese Haltung, das ist ein Gute beim Brückner, dass er wirklich Psychologie als ein Medium, ein dauernd begleitendes Medium von jeder menschlichen Handlung sieht, wenn es immer nicht immer gelungen ist. Ich wollte noch was zu diesem berühmten Faschismus und Postfaschismus sagen. Du hast es ein bisschen so dargestellt, als wäre es ein bruchloser Übergang nach 1945 gegeben. So war es nicht, sondern Hitlers letzter Satz war ja ungefähr im Testament, wenn die gewonnen haben, haben sie auch recht, denn der Stärke hat recht. Und daran haben sich alle Deutschen im Ost und West gehalten, der Sieger hatte recht. Das war das Erste, dass man einfach immer oben bleiben wollte. Das hat natürlich den Opportunismus. Das Zweite war, was mal gesagt wurde, eine Lehre. Wir wollen zwar immer noch Imperialisten sein, aber nie mehr allein. Eigentlich der große Gedanke, den sie dann mühsam geschnallt haben, wenn man in der Mitte sitzt, kommt man immer in die Sandwichlage und ins Würstchen, wenn man so macht, wie wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das war mein. Und das Dritte ist, ich meine, Faschismus ist ja keine Theorie im strengen Sinn, sondern ist eine Ballung, ein Agglomerat von ganz verschiedenen Leuten gewesen. Und die meisten haben es als Rückzugsgefecht gesehen. Gut, jetzt müssen wir mit den Amerikanern durchkommen, ist immer noch besser als nichts. Und dann sind natürlich die ehemaligen Nazis wieder zerfallen in die einzelnen Gruppen, aus denen sie sich in den 30er Jahren zusammengesetzt haben. Was DDR musste dazu erwähnen, weil das ja wichtig ist. Genau. Der deutsche Staat mit dem Kasernensozialismus und so die Vorzeigedemokratie, die eigentlich keine war.